Wir schreiben das Jahr 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. Am grünen Meer unter strahlend blauem Himmel beginnt das neue Abenteuer im brandneuen Dorf von Asterix. Brandneu? Erinnern wir uns. Die Römer hatten unser Dorf in Schutt und Asche gelegt, als es um den Sohn des Asterix ging. Tief beschämt hat daraufhin Cäsar seinen Legionen befohlen, es wieder aufzubauen. Schön! Aber damit sind wir noch lange nicht quitt. Dennoch, Freunde, erhebe ich mein Glas zur feierlichen Würdigung dieses großartigen, ja einzigartigen Symbols unseres Widerstandes gegen das römische Joch, sowie zur besonderen Ehrung dieses letzten Bollwerks der Freiheit und Unabhängigkeit unserer großen und tapferen gallischen Nation. Ich fand's lustig zuzugucken, wie die Römer unser Dorf wieder aufgebaut haben, Asterix. Ja, ja, vor allem als du sie mit Hinkelsteinen beworfen hast, um ihnen zu zeigen, dass du auch was von Mauern verstehst. Na, jedenfalls war sie schneller fertig als gedacht. Angst ist bisweilen ein erstaunliches Stimulanz. Es wohnt sich doch sehr angenehm in neuen Hütten. Ja, aber wenn schon neu, dann hätte ich nichts gegen eine moderne Architektur gehabt. Stil gallo-romanische Villa zum Beispiel. Römische Säulen sind zurzeit sündhaft teuer. Das wäre unser Ruin gewesen. Komisch, ich habe Trubadix, unseren Barden, noch gar nicht gesehen. Ich bitte um etwas Ruhe, wenn ich rede! Himmel und Erde müssen... Du sofort darunter! Seit wann darf man nicht mal in seiner eigenen neuen Baumhütte die Akustik ausprobieren? Da muss sogar Teutates weinen. Und fall mir nicht immer ins Wort. Irgendjemand fällt mir immer ins Wort. Wer bist du? Woher kommst du? Ich bin Erindia, der Fakir. Ich kam gerade über eurem Dorf vorbei, als ein unmenschlicher Laut mich aus dem Gleichgewicht brachte. Da bin ich abgestürzt. Moment. Über unserem Dorf kamst du gerade vorbei, sagst du? Der spinnt, der. Man sieht doch, er ist auf den Kopf gefallen. Schau mal, was ich da vor unserer Tür gefunden habe. Danke, dass ihr mir meinen Teppich zurückgebracht habt, gnädige Frau. Was? Wer ist denn der da? Das ist Erindia. Ich sehe nicht ein, warum der Teppich gute Miene gehören sollte. Er lag genauso nah vor meiner Hütte wie vor ihrer. Irrtum, meine Dame. Und außerdem bin ich hier die Frau des Chefs. Jawohl, ich. Soll ich der Frau des Chefs mal was sagen? Jawohl, ich. Du mit deinem Tattergreis von Ehemann. So, aber immerhin braucht meiner noch immer nicht getragen zu werden, wenn er ausgehen will. Findest du das etwa witzig? Ja. So. Yellow Submarine, bring den Fischvorrat vom letzten Jahr. Das ist die Regenhall, vermisst, heiße. Die Götter sind mit mir. Ich bin in dem Dorf gelandet, das ich gesucht habe. Das Dorf mit den Spinnern und der Stimme, die Regen. Wieso hast du ausgerechnet unser Dorf gesucht? Ich komme aus einem sehr fernen Land im Orient. Dort hat ein ehemaliger römischer Legionär, der heute Kaufmann ist, von euren Heldentaten erzählt. Daher habe ich diese Reise unternommen, um euch um Hilfe zu bitten. Es ist sehr wichtig. Doch bevor ich euch mehr darüber erzähle, möchte ich mir mit eurer Erlaubnis erst meinen Teppich wiederholen. Meine Damen, Ich werde euch beweisen, dass dieser Teppich allein mir gehört. Mir gehört er. Und davon gehe ich nicht ab. Wie es euch gefällt. Alem Holuptum. Hey, das Ding fliegt ja. Mami! Mami! Ein fliegender Teppich. Miraculix! Miraculix, was ist das für ein Zauber? Ich habe schon von den seltsamen Fähigkeiten dieser Fakire gehört. Sie haben eine solche Konzentrationskraft, dass sie alles zum Schweben bringen können. Du kannst den Teppich behalten, gute Biene. Danke. Kein Bedarf. Also das muss ich schon sagen. Es grenzt an ein Wunder, was du da mit deinem Teppich machst, Erindia. Ha, ha, ha. Das ist das kleine Einmaleins eines Fakirs. So ein Teppich wäre praktisch für die Wildschweinjagd. Könntest du mich da nicht mal mitnehmen? So schwer habe ich es mir noch nie gemacht. Aber warum nicht? Wie soll ich das verstehen? Nur die Ruhe, Obelix. Ich bin vielleicht ein bisschen stark, aber schau doch mal, wie mager der da ist. Dem sollte man ein paar Wildschweine anbieten. Ja, du hast recht, Obelix, du hast vollkommen recht. Wir vernachlässigen völlig unsere Gastgeberpflichten. Dürfen wir dir etwas zu essen anbieten, Erindia? Du hast doch sicher Hunger. Nein, danke. Ich habe mich kurz vor der Abreise gestärkt. Und wann war das, deine Abreise? Oh, das ist erst 20 Tage her. Dein Freund ist in Ohnmacht gefallen. Geht es ihm nicht gut? Ja, es muss ein Schock für ihn gewesen sein, dass jemand es 20 Tage ohne Essen aushalten kann. Gehen wir zur Besprechung in meine Hütte. Unser Gast wird uns sagen, was er bei uns im Dorf sucht. Ich komme aus einem Königreich, das im Tal des Ganges liegt. Das Klima dort ist warm und trocken. Mit Ausnahme einiger Monate im Jahr, in denen segensspendende Regenfälle unsere Felder bewässern. Also ich hoffe, er hat die weite Reise nicht nur unternommen, um mit uns übers Wetter zu sprechen. Doch wir müssen den Gott Indra erzürnt haben. Denn die Monsunzeit geht demnächst zu Ende und kein einziger Tropfen Regen ist bisher gefallen. Bald wird die Trockenheit wiederkommen und für unser Volk Hungersnot und Verderben bringen. Unser guter Herrscher, der Raja Nihamavasa, hat eine Tochter, die schöne, süße Prinzessin Oranchade. Und nun hat der Guru Daisaya, der mit den Göttern spricht, Folgendes verfügt. Wenn es nicht innerhalb von 1001 Stunden regnet, also noch vor der Trockenperiode, soll die Prinzessin Oranchade zum Opferaltar geführt werden, um den Zorn der Götter zu besänftigen. Ich wüsste nicht, was wir für dich tun könnten. Leider sind wir keine Wettermacher. Wenn ich recht verstehe, würde unser Besucher gern unseren Barden mit in seine Heimat nehmen, damit er es dort durch seinen Gesang regnen lässt. Stimmt ja. Ich hatte vergessen, dass Trubadix seine neue Saite auf seiner Harfe hat. Einverstanden, Fakir! Wir vertrauen dir unseren Barden an. Asterix und Obelix werden dich ebenfalls begleiten. Das ist falsch. Ich bin nicht dafür verantwortlich, wenn es regnet. Ich beweise es euch. Regentropfen, die an mein Dächer klopfen. Trubadix, hör auf! Es regnet in meiner Hütte! Raus! Alle raus, habe ich gesagt! Sofort! Also, Trubadix, jetzt übertreibst du. Regen überaus? Das wäre vielleicht praktisch für den Abwasch. Ich verspreche euch, euren Barden ganz schnell zurückzubringen. Oh, es eilt gar nicht. Bei denen findest du bestimmt großen Anklang, Trubadix. Hm. Meinst du? Nimm diese Flasche mit Zaubertrank, Asterix. Man kann nie wissen. Danke, O Miraculix. Aber weißt du, wo Obelix ist? Bahn frei! Jetzt sag mal, also bitte, bitte, Obelix, wo soll denn der ganze Karren mit den abgebrannten Wildschweinen hin? Auf den Teppich. Ich krieg immer Hunger an der frischen Luft. Das kann mein Teppich niemals alles tragen. Aber ich verspreche dir, wir machen unterwegs, so oft du willst, eine gastronomische Zwischenlandung. Und ab geht die Post. Schau mal, Obelix. Also von oben gesehen ist Gallien sogar noch schöner. Ich hab Hunger. Ich fühle die Inspiration einer sagenhaften Ballade in mir aufsteigen und... Nein, Trubadix. Das ist jetzt nicht der richtige Augenblick zum Singen. Du riskierst, dass der Teppich aus dem Gleichgewicht gerät und abstürzt. Barbarenbande. Was für eine schöne Aussicht man von hier oben hat. Seht nur die Wildschweine. Wie fröhlich sie sich tummeln. Wildschweine? Wie denn? Was denn? Strudel! Obelix, bleib sitzen! Der Teppich kommt ins Strudel! Das war aber knapp. Sagt dem fetten Pachyderme, er soll das ja nicht nochmal machen. Der Pachy-Dingsbums geht ja noch, aber fett, das bin ich nicht. Wir haben Trubadix verloren. Da unten, ich sehe ihn. Er hängt in einem Baum. Spring rüber, Trubadix. Ja, so. Dachte schon, ich würde euch nie wiedersehen. Aber du weißt doch genau, dass wir dich nie fallen lassen. Oh, Entschuldigung. Pachy, selber Pachy. Ich hab Hunger. Da unten ist ein Gasthaus. So stärkt man sich mit ein paar Wildschweinen. Außer Arinthia natürlich. Und lässt sich am nächsten Römerlager auch gleich noch bestätigen, dass man auf dem richtigen Weg ist. Ja. Es wird bald Nacht. Wo werden wir denn zum Schlafen zwischenlanden? Keine Zeit zum Anhalten. Ihr könnt auf dem Teppich schlafen. Das ist sehr bequem. Ja, und du? Schläfst du nicht? Ich bin das Wachen gewöhnt. Außerdem kann ich sowieso nur auf einem Nagelbrett schlafen. Und 20 Tage lang ist da kein Happen. Also, für mich ist der Typ nicht ganz normal, Asterix. Zur gleichen Zeit in weiter Ferne. Der wackere Arinthia wird nicht zeitig zurückkommen, um zu verhindern, dass der schändliche Dasaya seine Drohung wahrmacht. Und das gutgläubige Volk unterstützt ihn aus Angst vor einer Hungersnot. Ich hab Vertrauen, Vater. Arinthia wird den zauberkundigen Gallier noch vor Ablauf der 1001 Stunden hier anbringen. Schade. Inzwischen ist die Hälfte der 1001 Stunde bereits abgelaufen. Und es regnet immer noch nicht, göttliche Prinzessin. Ruchloser, wir wissen, dass deine widerlichen Machenschaften nur einem Zweck dienen. Nach dem Verschwinden der einzigen Thronerbin willst du Herrscher über mein Reich werden. Der Schmerz verwirrt deine Sinne, o großer Raja. Indra ist, der mir seine Entscheidung diktiert hat. Sieh diesen wolkenlosen Himmel, von dem eine mörderische Sonne auf dein Reich niederbrennt. Ist es nicht der Wille der Götter, den Raja Niyamavasar auf die Probe zu stellen? Die Götter sind weniger grausam, als du behauptest. Sie vermögen diejenigen zu uns zu geleiten, die bereits unterwegs sind, um unser Volk zu retten. Es ist wieder Tag und der Teppich rast immer noch seinem Ziel entgegen. Ich hab Hunger. Bald überfliegen wir Griechenland. Dort machen wir eine Zwischenlandung. Natürlich, wenn Herr Obelix Hunger hat, wird sofort angehalten, um seinen Appetit zu stillen. Was soll das heißen? Hier wird die Gerechtigkeit unter den Teppich gekehrt. Was willst du, Trubadix? Ich brauche geistige Nahrung. Ich will meine Lyrik zur Leier singen. Wenn jetzt die alte Leier auf den Geist geht, was dann? Ich will singen, wann immer mich die Muse küsst, Herr Obelix. Mein lieber Schwan, fang bloß an zu singen und ich knall dich auf die Matte, Herr Trubadix. Du machst mir keine Angst. Draußen auf dem Meer steht ein Leiermann. Oder ich lasse euch alle fallen. Ich stehe im Regen und warte auf einen Regen. Ja, warte nur dich. Das Lied hat mich gewacht. Erinja ist ins Leere gefallen. Wir stürzen ab. Die Teppichgeschichte hat mir gleich nicht gefallen. Doch gleich darauf werden die gallischen Freunde von einem griechischen Handelssegler aus dem Meer gefischt. Willkommen an Bord. Ich heiße Herzas und bin ein griechischer Händler. Der Asterix, der Gallier. Ihr habt nicht zufällig einen Inder niedergehen sehen? Nein, aber ich habe einen sinnflutartigen Regen niedergehen sehen, den das Orakel von Meteosat wie üblich nicht vorhergesehen hat. Dann ist der Rinja ertrunken und alles fällt ins Wasser. Was transportierst du denn da in den Tonkrügen? Das hört man doch. Wein, wenn noch welcher da ist. Das ist nicht zufällig euer Paki? Der ist ja ganz schön in die Vollen gegangen. Und ob der voll ist? Alles Käse. Die Askese. Der griechische Händler setzt die Freunde am nächsten Stand ab und fährt davon. Wo ist eigentlich der Teppich? Wir haben den Teppich verloren. Ich habe Durst. Und ich habe Hunger. Kaum ist der Fakir wieder da, ist der Teppich weg. Idefix ruft uns. Vielleicht hat er den Teppich aufgestöbert. Oder ein Wildschwein. Nein, es ist der Teppich. Wir müssen schnell weiter, Erinja. Der Countdown läuft und Orazade braucht unsere Hilfe. Die Prinzessin. Schnell. Glaubst du, das ist zu verantworten in seinem Zustand? Wir können nicht länger warten. Und so startet der Teppich wieder Richtung Orient. Währenddessen immer noch sehr weit entfernt auf einem Aussichtsturm. Fluglotser, Fluglotser, und siehst du nichts dort? Prinzess, Prinzess, ich sehe es genau. Die Sonne ist rot und der Himmel ist blau. Und ein paar Etagen tiefer? Fakir Shandach, mein schändlicher Diener. Die Luft in diesem Königreich ist entschieden zu trocken. Ja. Trinken wir auf den Erfolg unserer Pläne. Mögen sie gelingen bis zum Ende aller Stunden, mein göttlicher Meister. Und mögen die Kräfte des Bösen diesen Dummkopf Erinja für immer trockenlegen. Zur gleichen Zeit... Ich bin ja so ein Dummkopf. Ich habe so eine Durst. Ich bin zwar kein Dummkopf, aber ich habe ja so einen Hunger. Warum sagst du das, Erinja? Was hast du dir vorzuwerfen? Ich als Asket habe aus Naschsucht gesündigt. Ergebnis: ein Dummkopf und eine Menge verlorene Zeit. Wir überfliegen jetzt Athen und verlassen Griechenland. Weißt du noch, Unsere Olympischen Spiele, Obelix. Ich weiß nur noch diesen kleinen Gasthof von Bratensoß mit seinen gefüllten Weinblättern, seinen Wassermelonen und seinem geharzten Wein. Das Wetter ist immer noch katastrophal schön im Reich des Raja Niyamavasa. Und wir sind noch 300 Stunden von der Stunde Null entfernt. Bis jetzt läuft der Countdown gut, Chandach. Aber nehmen wir einmal an, Erindja bringt diesen Gallier hier rechtzeitig an. Und der macht Regen. Ich glaube nicht an diese Art Wunder. Oh, mein göttlicher Meister. Einen Teppich zum Fliegen zu bringen, einverstanden. Aber es regnen zu lassen, nein, das ist Science Fiction. Unterwegs. Ich habe Hunger. Eine Information. Wir überfliegen gerade Persien. Und sagt einem Freund, er muss noch von seinen Reserven zehren. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Mein guter kleiner Herr, wenn ich esse, ist das niemals verlorene Zeit. Diesmal ist es wirklich nicht meine Schuld. Wir sind vom Blitz getroffen worden. Der Tempel brennt. Was für ein Loch. Ich kann ihn nicht mehr halten. Dass ich mit dem Teppich in dem Fluss hier notwassern konnte. Also, dieses Abenteuer ist die reinste Wasserkur. Und Wasser zehrt, das wisst ihr. Nichts zu machen. Ein Loch ist im Teppich. So können wir nicht weiterfliegen. Ich hätte einen Ersatzteppich mitnehmen sollen. Ah, vielleicht können wir ihn reparieren lassen. Möglich? Dazu liegen wir hier genau richtig. Persien ist berühmt für seine Teppiche. Wenn wir dem Flusslauf folgen, kommen wir bestimmt in ein Dorf mit einer Werkstatt. Doch nach stundenlangem Marsch... In Persien ein Loch im Teppich. Sehr pervers. Ich hab Hunger. Die Zeit läuft. Diesmal ist alles aus. Ein Dorf! Jetzt ist auch ein Teppichhändler schnell gefunden. Guten Tag! Oh, oh! Du hast aber schöne Teppiche. Ich bin Teppichknüpfer. Hier wasche ich einen, den ich gerade fertig habe. Wenn du noch einen gewaschenen Teppich brauchst, ich hätte einen. Könntest du diesen Teppich ausbessern? Das tut mir leid, aber das ist nicht möglich. Und warum nicht? Weil ich nur Teppiche ausbessere, die ich selbst geknüpft und verkauft habe. Außerdem würde hier niemand einen Teppich ausländischer Herstellung ausbessern. Also, erst einmal sind wir keine Ausländer. Wir sind Gallier. Komm mal her, du Wicht! Verstanden! Aber ich versichere euch, dass es mir gar nicht möglich ist. Ich habe überhaupt nicht das nötige Flugzeug, um euren Teppich zu reparieren. Lass ihn los, Obelix. Zu welchem Preis würdest du uns einen deiner Teppiche überlassen? Für ein Talent Silber, aber nur, weil ihr es seid. Ein Talent Silber für einen Teppich? Das kommt mir eigentlich nicht teuer vor. In Persien wiegt ein Talent 30 Kilo. Und so viel haben nur sehr reiche Leute. Ich bin die Perser. Hey, Der Teppich ist nicht zu reparieren. Und wir haben kein Talent Silber mehr. Jetzt ist alles futsch. Wir brauchen uns doch bloß da zu bedienen. Obelix hat recht. Und wenn er uns hochgehen lassen will, haben wir längst abgehoben. So tief sind wir noch nie gesunken. Also, ich schrub mal inzwischen meine Teppiche. Oh! Was hat er denn? Die Räuber, die skythischen Räuber kommen. Sie werden wieder unsere Teppiche stehlen und unsere Häuser anzünden. Ich flehe euch an, Fremde. Wenn es irgendwie in eurer Macht steht, helft uns. Sonst ist unser Dorf verloren. Oh, das tut mir leid. Das tut mir leid. Aber das ist gar nicht möglich. Und warum nicht? Weil uns Probleme ausländischer Herstellung nichts angehen. Und weil uns das nötige Flickzeug fehlt. Was für ein Zeug? Ein Flickzeug. Beim Ahura Mazda. Ich schenke euch diesen Teppich. Beim Tolkates, da schlage ich ein. Schnell ist der Teppich gesattelt und startet. Du war nix. Du wartest hier brav mit Idefix. Es dauert nicht lange. Endlich ein bisschen Animation. Grindia, versuch zwischen ihnen durchzuflitzen, genau auf Höhe ihrer Stiefel. Kein Problem. Bei der großen Göttin, lass uns fliehen! Schon zu Ende. Die Römer sind mir lieber. Da hat man mehr davon. Im Dorf ist man außer sich vor Freude. Und mit meinem Teppich haben sie das geschafft. Wir haben euch viel zu verdanken. Was hättet ihr noch gern außer dem Teppich? Was zu essen? Und so stärkt man sich schnell für den Weiterflug. Diese kleinen grauen Dingerchen. Oh, das ist nur arme Leute essen. Wir nennen es Kaviar. Aber es ist sehr sättigend, ihr werdet sehen. Dann für mich bitte nur ein einziges Körnchen. Was bringst du denn da? Gebratenes Kamel. Schmeckt genauso gut wie Dromedar. Aber der Vorteil ist, dass es zwei Höcker hat. In leider noch einiger Entfernung ist die Stimmung nicht zum Besten. Ich kann dein Opfer nicht annehmen, meine süße Orangschade. Eher werde ich zugunsten von Daisaya abdanken. Hab Vertrauen, Vater. Irindia ist nicht irgendeiner. Und in einem anderen Haus? Das Zählen der 1001 Stunde muss für Niamawaza eine sagenhafte Horrorgeschichte sein. Was, Jandar? Oh, mein göttlicher Meister. Und wenn nach dem Opfergang immer noch kein Regen fällt? Dann wird Indra erneut königliches Blut fordern. Und der Kopf des Rajas wird rollen. Und wenn trotz allem noch kein Regen fällt? Dann wird das überhaupt keine Rolle mehr spielen. Weil ich dann der Herr im Reiche bin. Und der wackere persische Teppich setzt unermüdlich seinen Weg fort. Ob über brennend heißen Wüstenzonen oder eiskalt windumtosten Gipfelhöhen. Kein Schnupfen holen. Schließlich und endlich 30 Stunden, 30 Minuten und 30 Sekunden vor der Stunde Null. Wir sind da. Das ist der Ganges. Ja. Sieht aber ziemlich trocken aus, dein Ganges. Was tun denn all die Leute, die in dem Schlamm da warten? Der Ganges ist ein heiliger Fluss. Obwohl er fast versiegt ist, machen die Leute hier weiter ihre Waschungen, um Leib und Seele zu reinigen. Ich dachte, Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Und da ist der Palast des Rajas Niyamavasa. Man wird natürlich sofort zum Raja vorgelassen. Vater, hatte ich nicht recht, an den Erfolg unseres treuen Erindia zu glauben? Hier bringe ich dir die versprochenen Gallier, die Regen machen können, o großer Raja. Mögen die 30 Millionen vedischen Götter sie ins Nirvana geleiten für das Wunder, das sie vollbringen werden. Jetzt schon? Das hier ist der Barde, der die Gabe hat, es durch seinen Gesang regnen zu lassen. Wenn auch die Zeit knapp bemessen ist, wünscht ihr, dass man euch eine Erfrischung reicht, bevor ihr dieses Wunder vollbringt? Ja, das ist eine wunderbare Idee. Und dann ist es endlich soweit. Das Volk ist versammelt und auf dem Balkon des Palastes steht Trubadix. Hier ist der Gallier, der jetzt durch seinen Gesang die Götter beschwören wird, die Schleusen des Himmels zu öffnen, um unsere Felder zu tränken. Ihr seid doch wohl sicher, dass es auch klappt. Völlig sicher. Es klappt leider jedes Mal. Trubadix, du hast noch nie so viel Publikum gehabt. Jetzt zeig, was du kannst. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Sag bloß, du kannst nicht mehr singen. Wenn er nicht singen soll, singt er. Und wenn er singen soll, dann kann er nicht mehr singen. Das nenne ich einen Meistersinger. Schafft ihn mir aus den Augen, oder ich vergesse mich. Ich hab's ja gesagt. Regen machen ist Science Fiction. Und wenn schon, lasst uns auch künftig aufpassen, dass sich nichts zusammenbraut. Etwas später. Entschuldige meine Unbeherrschtheit, Trubadix. Es ist ganz klar, dass du dir auf der Reise eine Erkältung zugezogen hast. Wir können ihn ja vielleicht pflegen, damit er vorab auf der 1001 Stunden gesund wird. Schnell, ruft meine Ärzte herbei. Die Ärzte kommen. Rein psychosomatischer Fall, völlig klar, Konflikt zwischen narzisstischem Ich und introvertierten Trieben. Psychopathologisches Syndrom, das ich als Paranoia vulgaris bezeichnen würde und welches sich auch ad absurdum belegen lässt. Contraria, contrariis, curantur. Ach, so viele Köpfe, so viele Meinungen. Ich sehe nur ein Mittel, ihn zum Sprechen zu bringen. Man muss ihm die Zunge herausreißen. Also? Unsere Diagnose steht fest, o großer Raja. Der Patient muss die Nacht in einem Bad aus Elefantenkuhmilch verbringen. Zuzusetzen sind frischer Fladen eines jungen Elefanten und zerstoßenes Haar eines alten Elefanten. So ist es. Dann schnell herbei mit den Ingredienzien. Warum nicht den Gallier direkt zur Quelle bringen, o großer Raja? Bei Vashubda, dem Elefantenführer, geht das noch viel einfacher und schneller. Pass bloß auf, dass dir nach der Elefantenkur keine Stoßzähne wachsen, Trubadix. Bald hat man die Quelle erreicht. Ich grüße dich, Erindia. Auch ihr, edle Fremde, seid willkommen. Vashubda ist der beste Elefantenführer der ganzen Gegend. Und das sind Freunde aus Gallien, die dringend deine Dienste brauchen. Dem Barden da versagt die Stimme. Er kann nicht mehr singen. Die Ärzte haben ihm ein Elefantenmilchbad mit dem Dung eines jungen und dem Haar eines alten Elefanten verschrieben. Ach, Unsinn. Da weiß ich ein viel besseres Mittel. Ich hatte mal einen Elefanten, der nicht mehr trompeten konnte, weil er einen verstopften Rüssel hatte. Da habe ich ihm einfach ganz fest hineingeblasen. Er leidet zwar seither unter Blähungen, aber trompeten kann er wieder wie alle anderen. Wenn ihr wollt, kann ich es bei ihm auch mal versuchen. Oh nein, da Gedanke. Ich glaube, er zieht die andere Methode vor. Schade. Bei der Nase wäre das nicht schwer gewesen. Doch in der Nacht schleichen dunkle Gesellen im Auftrag von Daisaya zur Quelle. Sie fesseln den armen Trubadix, der nicht mal um Hilfe schreien kann, und verschleppen ihn ins Allerheiligste des Elefantenfriedhofs mitten im Dschungel. Wenn sie den wiederfinden, haben die Elefanten ihn so zertrampelt, dass er flach ist wie eine Drachme. Am nächsten Morgen kommt der große Schock. Er ist nicht da. Unser Freund ist entführt worden, Washub da. Er wäre nie ohne seine Leier und seine Kleider weggegangen. Mir hat man meinen Elefanten gestohlen. Genau den, dem ich den Rüssel durchgeblasen habe. Das sind sicher die Entführer, die deinen Elefanten gestohlen haben. Idefix hat eine Spur gewittert. Schnell, gib nach! Ich begleite euch. Ich will nämlich meinen Elefanten wiederhaben. Trubadix ist bestimmt in Gefahr. Hoffentlich finden wir ihn noch rechtzeitig. Und jetzt sind es nur noch 9 Stunden bis zur Stunde Null. Idefix hat etwas aufgespürt. Ein Königstiger? Dann komm mal her, du kleine miese Katze. Aber... Königstiger oder kein Königstiger, essen kann man ihn jedenfalls nicht. Ich tausche deinen Freund gegen 10 Elefanten. Hä? Die Freundschaft von Obelix wiegt kein Elefant der Welt auf. Was hupt da? Gehen wir weiter. Mir kommt es so vor, als seien wir auf der Fährte, die zum Elefantenfriedhof führt. Wenn das stimmt, ist euer Freund von vornherein verloren. Wieso? Die alten Elefanten ziehen sich zum Sterben an einen heiligen Ort zurück, der von den Herden der Umgebung eifersüchtig bewacht wird. Wehe dem Fremden, der hier eindringt. Er wird auf der Stelle gnadenlos niedergetrampelt. Ach je! Mein Elefant! Oh, die Gallier! Wo ist unser Barde? Rede, Kerl! Der Guru Daisaya hat uns befohlen, ihn zum Elefantenfriedhof zu bringen. Ihr wisst, was das heißt? Na, von irgendwas muss man schließlich leben. Genau! Ja, sehr gut, sehr gut. So, und jetzt schnell, Washub da. Führ uns zum Elefantenfriedhof, bevor es zu spät ist. Steigt auf! Los! Er wird uns direkt hinbringen. Nur zu, nur zu! Wir sind gleich da. Ich hoffe nur, dass von eurem Barden noch etwas übrig ist. Da steht ja eine ganze Mauer aus Elefanten. Sie scheinen irgendwas zu umringen. Der trompetet jetzt nur wie? Die Elefanten weichen zur Seite. Und da liegt Trubadix auf einem Lager aus frischen Blättern. Und die grauen Dickhäuter schleppen ihm das saftigste Obst heran. Heutat es sei gelobt. Er ist gesund und munter. Durch das Bad hat er den Geruch der Elefanten angenommen. Darum denken sie, er sei einer von ihnen. Oh, Glück gehabt. Trubadix! Ja? Ja? Oh, aber er ist immer noch ohne Stimme. Nur noch 2 Stunden trennen uns von der Stunde Null. In den Gärten des Palastes sind die Vorbereitungen für die Opfer bereits in vollem Gang. Nach der Tochter kommt der Vater. Und nach dem Vorbild meines Vetters ist nur gut, bin ich von der Stunde Null an Ratscha, anstelle des Ratschas. Die Freunde eilen der Stadt zu. Es ist 5 Minuten vor der Stunde Null. Nun hilft nichts mehr, Prinzessin. Es regnet immer noch nicht. Dein letztes Stündlein hat geschlagen. Möge Vishnu dich ersticken, schändlicher Guru. Mein Volk, möge der Himmel euch durch mein Opfer mit all seinen Reichtümern tränken. Wenn nicht, hütet euch vor den Schlangen, die euch umzingeln und sich eurer Armut bedienen, um ihre Begierde zu stillen. Es liebe unsere Prinzessin, die für uns sterben wird. Es liebe unsere Prinzessin, die für uns sterben wird. Oh, es gibt doch viele so Idioten. Also legt die schöne Prinzessin Oranchade ihren Kopf auf den Henkersblock. Und das Volk zählt den Regen herbei. 5, 4, 3, 2, 1. 0! Was? Alles in Ordnung, Prinzessin? Ich wusste, dass ich euch vertrauen kann. Ich muss meinen Vater, den Ratscha, beruhigen. Wachen! Nehmt diese Frevler fest! Aber Piano, komm her! Nehmt uns fest! Nehmt uns doch fest! Der Zaubertrank ist wirklich phänomenal, Asterix. Wem sagst du das? Ja, also, Trubatix! Du kannst ja sprechen! Und wenn ich sprechen kann, kann ich auch singen. Ja, du sagst es. Na, wenn ich denke, dass ein Schlückchen singen Zaubertrank drin. I'm singing in the rain, just a singing. Kommt zurück, ihr feigen Wasserpfeifen! Es fing doch gerade erst an, Spaß zu machen! Das gallische Wunder ist eingetroffen! Das gallische Wunder hat endlich den Monsun ausgelöst. Die Ernten sind gerettet, die heiligen Wasser des Ganges steigen wieder. Und alle Inder sind glücklich. Alle Inder? Welcher Schwachkopf sprach da immer von Science Fiction? Welcher Blödmann sagte, er wäre der Ratscha anstelle des Ratschas? Fast alle Inder sind glücklich. Ihr habt so viel für uns getan. Was können wir euch dafür anbieten? Was zu essen, mit Verlaub. Und so geschieht es. Zum Glück für dich ist das Wildschwein bei uns kein heiliges Tier. Also ich finde es saumäßig gut. Ich liebe es, dich singen zu hören, Gallia. Ich gebe euch einen guten Rat, Prinzessin. Übertreibt nicht. Ihr riskiert sonst Überschwemmungen, die genauso verheerend sind wie die Dürre. Fühlst du dich besser, Obelix? Ich habe Heimweh, Asterix. Du hast Heimweh? Warum? Weil ich daran denken muss, dass wir vielleicht genau in diesem Augenblick in unserem Dorf daheim ein Bankett abhalten und dass die das Bankett ohne uns abhalten. Darum. Die etwas starke Nase von Obelix hat einen feinen Riecher. Denn in der Tat, hunderte von Teppichflugstunden vom Tale des Ganges entfernt, ich erhebe mein Glas zu Ehren unserer wundertätigen Krieger, unserer tapferen Jungs, die ausgezogen sind in jene fernen Lande, um unbekannten Völkerschaften den Schirm und Charme unserer großen und tapferen gallischen Nation zu bringen. Und ich sage euch eins. Es hat schon lange nicht mehr auf unser Dorf geregnet, Miraculix. Ja, vielleicht wäre es wünschenswert, wenn unser Bade bald wieder heimkäme.